Erster Sareh ist Ibrams Frau. Sie hat keine Kinder. Sareh hat eine Dienerin. Ihr Name ist Hagar. Zweiter Sareh sagt zu Abram, ich habe keine Kinder. Geh zu Hagar. Vielleicht bekommen wir durch sie ein Kind. Abram macht, was Sareh sagt. Dritter Abram und Sareh wohnen 10 Jahre in Kanaan. Sareh gibt Hagar zu Abram. Hagar wird Ibrams Frau. Vierter Abram und Hagar bekommen ein Kind. Hagar wird schwanger. Hagar ist nicht mehr nett zu Sareh. Fünfter Sareh ist traurig und wütend. Sie sagt zu Abram, Hagar ist schwanger. Sie ist nicht mehr nett zu mir. Gott soll uns helfen. Sechster Abram sagt zu Sareh, Hagar ist deine Dienerin. Du kannst machen, was du willst. Siebter Sareh ist sehr streng zu Hagar. Hagar läuft weg. Ein Engel von Gott findet Hagar in der Wüste. Er ist an einem Brunnen. Achter der Engel fragt Hagar, woher kommst du? Wohin gehst du? Hagar sagt, ich laufe vor Sareh weg. Neunter der Engel sagt zu Hagar, geh zurück zu Sareh. Sei wieder nett zu ihr. Zehnter der Engel sagt zu Hagar, du wirst viele Kinder haben. Sehr viele Kinder. Elfter der Engel sagt, du bist schwanger. Du bekommst einen Sohn. Nenne ihn Ismael. Gott hat dir geholfen. Zwölfter dein Sohn wird stark sein. Er wird oft Streit haben. Er wird gegen viele Menschen sein. 13. Hagar gibt Gott einen Namen. Sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. 14. Der Brunnen heißt jetzt, Brunnen, der mich sieht. Er ist zwischen Kades und Baret. 15. Hagar bekommt einen Sohn. Abram nennt ihn Ismael. 16. Abram ist 86 Jahre alt. Dann wird Ismael geboren.